Vor kurzem hat der amerikanische Moderator Michael Stevens diesen Versuch sogar lebensnah durchgeführt. Für die YouTube-Premium-Serie Minefield ließ er die Attrappe einer Schaltstation neben echten Gleisen erstellen, auf denen sich Bauarbeiter befanden. Seine Versuchspersonen dachten, sie würden an einer Studie der Verkehrsbehörde teilnehmen. So schöpften sie auch keinen Verdacht, als der Leiter sie kurz allein in der Zentrale zurückließ. Auf dem Monitor über dem Schaltpult sahen sie dann einen Zug auf die 5 Gleisarbeiter zufahren. Tatsächlich handelte es sich aber nur um ein vorher aufgezeichnetes Video. Die Bauarbeiter waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. In Panik riefen die Probanden nach dem Leiter, der nicht antwortete. Vor die Wahl gestellt, legten viele im letzten Moment die Weiche um. Niemandem ist die Entscheidung leicht gefallen. Im Gegenteil, einige Testpersonen waren nach ihrer Tat so aufgelöst, dass man sich als Zuschauer fragt, ob sie anschließend den Versuchsleiter verklagt haben. Die Zugszenarien oder Zugfälle sind inzwischen zu einem philosophischen Pop-Phänomen geworden. Bei Facebook und Twitter diskutieren Nutzer über hunderte, teils bizarre Varianten, in denen auch Hunde und Gorillas vorkommen. Fans können sich sogar T-Shirts bestellen mit dem Spruch: Ich habe die Weiche umgelegt. Dabei folgt die Abwägung in den ernsthaften Fällen immer demselben Muster. Einige Ethiker bringen sie auf die Formel Kill one, save n. Töte einen, rette viele. Unsere Intuition hängt dabei unter anderem von der Menge ab. Darf man einen Einzelnen töten, um 1000 andere zu retten? 1 Million? Die ganze Menschheit? Je größer die Zahl wird, desto eher sagen Versuchspersonen ja. Selbst standhafte Kantianer kippen irgendwann um. Es geht jedoch noch raffinierter. Ein Beispiel: Der Rucksackfall. Wieder rast der Zug auf die Gleisarbeiter zu. Man kann ihn nur stoppen, indem man einen Mann mit einem schweren Rucksack von einer Brücke schubst. Nur das Gesamtgewicht aus Mann und Rucksack kann den Zug zum Stehen bringen. Würden Sie den Mann herunterstoßen? Jetzt antworten nur 31% der Befragten mit Ja. Die amerikanische Philosophin Judith Jarvis Thompson, die dieses Gedankenexperiment ersonnen hat, sprach ursprünglich von einem fetten Mann. Aus Gründen der politischen Korrektheit hat das Opfer in der heutigen Diskussion einen unbestimmten Körperbau, trägt aber einen schweren Rucksack, zumal da es ohnehin nur auf das Gewicht ankommt. Auch der Rucksackfall folgt dem Muster: Töte einen, rette 5. Was ist anders?